Nachmittag, guten Abend. Hier spricht Sir Frank. Ich präsentiere euch die Beatles Radio Show. Nothing is real. Liebe Jungs, liebe Mädchen, ich mache mich diesmal wieder auf. Quer durchs Beet krame ich durch meinen Dachboden herdurch, durch Kisten und Kästen und suche die Singles der Beatles, die überall herumliegen wie kleine UFOs, und finde sie auch. Und wenn ihr also irgendwelches Knacksen, Kratzen und Knistern hören solltet, das ist das Vinyl. Ihr seid Zeuge, ihr seid sozusagen Zeitzeuge, wenn ihr das hört, von originalen Schallplatten, die hier zu hören sind. Fangen wir an, diesmal mit einer Band von dem späteren Gitarristen in der Eric Clapton Band, Andy Fairweather Low, und der hatte 1969 Get Back rausgebracht mit seiner Band Amen Corner, also Gebetsecke. Schwein. Ja, der heißt so. Auf der Platte hier, auf der Single steht Martin Pig. Das habe ich jetzt mal übersetzt ins Deutsche. Und der singt Lovely Rita. Sehr eigenwilliges Stück mit einem mehr oder weniger Bass und Cembalo-Solo in der Mitte. Aber vorher hört ihr noch einen anderen Song. You know my name. Look up the number. Viele kennen den gar nicht von den Beatles, aber er ist von den Beatles und ganz spät rausgekommen, eine Collage aus verschiedensten Songteilen über die Jahre zusammengeschnitten, und hier auf der Single intonieren vier Bands diesen Song. Ich will die mal vorlesen, ja? Die eine heißt Fly Ashtray, die andere heißt Youth Gone Mad, die andere heißt Rats of Unusual Size und die Sea Monkeys. Also alle diese vier Bands spielen You Know My Name, first song, and the second after that is Lovely Rita von Martin Pig. and gentlemen, and welcome to the famous studio lounge, featuring rats of unusual size. Let's hear it for the rats. Come on, come on. Thank you. You know my name. Look up my number. Oh, you know my name, baby. You know my name. Do you know my name, sir? I'm Jim. That's right. Hey. Then look up my number. Yeah. You know my name. That's right. Look up my. California, hey. Then look at my number. California, hey. You know my name. That's right. Look at my. Let's go, boys. You know my name. You know my name, baby. You know my name. Noch was, bevor die Platte anfängt. Die hat leider einen irren, blöden, dicken, fetten Kratzer vorne in den ersten Zeilen. Ja, also, ne, dass er Bescheid wisst. Kratzer, ja. Geht aber dann auch ohne Kratzer weiter. Ist trotzdem schön kratzig. Then he get a check and then Wer sich ein bisschen in den frühen 80er Jahren in britischer Musik auskennt, wahrscheinlich mein Freund Kerstan, dem sei gesagt, auf dieser Single ist auch vermerkt Charles Hayward, der Schlagzeuger von This Heat, und Allison von, wie hießen die denn nochmal? Ah, Young Marble Giants. Wir machen weiter mit Beatles Interpretation. Und jetzt habe ich hier eine ziemlich lustige Sache, zumindest wenn man das Bild sieht. Also schaut mal auf den... auf die Tracklist, da sind immer die Fotos auch drauf von den Singles. Und renommierte Pianisten in den 60er Jahren, Unterhaltungspianisten in Deutschland, fanden die Beatles-Musik natürlich nicht so doll. Sie kamen aber nicht drum rum, sie auch zu interpretieren, weil das nun mal jeder hörte. Und da gab es eben Leute wie Peter Frankenfeld und andere, die sich dann echte Perücken aufsetzten und es sehr ulkig machten, diese Beatles-Musik. Einer von denen ist Peter Kreuder. Und nicht nur wie er aussieht, sondern auch wie er am Piano die folgenden Lieder spielt, nämlich She Loves You und It Won't Be Long in einem Medley. Hört euch das mal an. Der spielt ein Piano, als ob da eine Maus in dem Klavier ist, die immer so blip, blip, blip macht und spielt auch absichtlich falsch. Und also sehr, sehr seltsam. Danach spiele ich euch Across the Universe from the Portable Flower Factory. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguru. Change my world. Bob Dorough kenne ich nicht. Also der hat eben gerade gesungen, das ist eine Single von 1972, für 50 Cent in USA gefunden. Ich kenne den Bassisten, Steve Swallow. Also der hat mit Gary Burton und Carla Bley gespielt. Aber das ist Jazz. So, kommen wir mal in den Ostblock. Ich habe hier nämlich zwei Singles. Eine direkt aus Tschechoslowakei, nicht Tschechien, Tschechoslowakei von dem Supraphon-Label. Und da hat also Pavel Sedlacek versucht, Englisch zu singen. Und die hatten 1968 ist die schon rausgekommen, hat er Got to Get You Into My Life gesungen. Und danach Chubby Checker, Back in the USSR. We'll be right back. So, liebe Jungs und Mädchen, wir nähern uns dem Ende der Sendung und da will ich euch noch einen Song hier spielen von The Stars, eine Coverband, die dann immer nur Hits spielte in den 60ern, auf einer Tempo-Single, wer das noch kennt. Das Jahr hier ist, weiß ich gar nicht, steht nicht drauf. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr nächsten Monat wieder einschaltet, die Radiosendung. Nothing is real. Yeah, yeah. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Well, I'm sorry, girl, but I can't stay. Feeling like I do today. It's too much pain and too much sorrow. Guess I'll feel the same tomorrow. Well, this could be the last time. This could be the last time. Mist, das ist ja gar kein Beatles-Cover. Hier von den Stars, das ist ja die falsche Seite von der Single. Das ist nicht All Feel Fine, das ist The Last Time, ein Cover von den Stones. Oh no!